Deutschlandfunk. Kommentar. Die Wahl des Politneulings Volodymyr Zelensky und der damit verbundene Neustart innerhalb der ukrainischen Politik könnte auch eine Chance für die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine sein. Dafür müsste sich aber Russland auch darauf einlassen. Aus Moskau ein Kommentar von Frank Eichmann. Waren sie mutig oder verzweifelt? Die Wahlentscheidung der ukrainischen Bürger jedenfalls für einen Komplettwechsel an der Spitze ihres Landes sollte auch Präsident Putin nutzen für eine Neubewertung und vor allem für einen konsequenten Bruch mit der bisherigen Ukraine-Politik, die gescheitert ist. Wie schwer das fällt, zeigte die bisherige Nichtreaktion. Statt direkter, kollegialer Glückwünsche an Volodymyr Zelensky nur verschnupfte Zeilen eines Putin-Sprechers. Kein Wunder. Welche Entwicklung auch immer sich Russland versprochen haben mag beim Nachbarn, ganz sicher nicht dieses durchaus selbstbewusste Mandat für einen politischen Newcomer, der im Inneren aufräumen will gegen Oligarchen und Korruption und der den eingefrorenen, immer wieder eskalierenden Konflikt im Osten der Ukraine befrieden soll gegen Separatisten, die von Russland unterstützt werden. Mit Gewalt jedenfalls bringt Russland die Ukraine nicht ab von ihrem Kurs der Westannäherung. Jetzt gilt es, trotzdem eine friedliche Zukunft zu planen, so eng es denn eben noch geht. Hier ein möglicher Fahrplan für Präsident Putin, zu dem man wissen muss, dass quasi Stunden vor der Wahl in der Ukraine in Moskau die Sanktionen verschärft wurden und die Untersuchungshaft für jene 24 ukrainischen Matrosen, die vor einigen Monaten im Asowschen Meer von der russischen Küstenwacht von ihren 3 Marineschiffen geholt und verhaftet worden waren. In wenigen Tagen also, am 9. Mai, feiert Russland mit großer Militärparade den Tag des Sieges über Hitlerdeutschland. Aus diesem Anlass, mit Blick auf die gemeinsame Geschichte, könnte Wladimir Putin als Geste des guten Willens die 24 Matrosen amnestieren und nach Hause schicken. Im Gegenzug und nach seiner Vereidigung könnte der neue ukrainische Präsident dann seinerseits russische Gefangene begnadigen. Ein direktes Treffen der beiden Präsidenten sollte dann folgen. Und dann ran an das entscheidende Problem. Die beiden sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine, die keine Zukunft haben, Russland viel Geld kosten, vor allem aber unglaublich viel internationale Reputation. Der erfahrene Putin und der Neuling Zelensky müssen eine für beide gesichtswahrende Formel finden für weitgehend autonome Gebiete im Staatsverbund der Ukraine mit neuer Führung, einer Amnestie, echten Wahlen. So weit gekommen, könnten die gegenseitigen Sanktionen gelockert werden. Wie sich die Frage der von Russland völkerrechtswidrig besetzten Krim auflösen lässt, das ist eine aus heutiger Sicht unlösbare Aufgabe. Ist eine Einigung ausgeschlossen? Das galt bis vor kurzem auch noch für einen Comedian, der ukrainischer Präsident wurde. Ob nun aus Mut oder Verzweiflung.